Es war ein Abend der kleinen Fäden und der großen Versöhnung. Dabei gerieten die Preise fast schon ins Hintertreffen, zumal Taylor Swift da im Moment ohnehin eine Art Abo zu haben scheint. Aber erstmal von vorn. Los ging's mit Nicki Minaj im Duett mit Taylor Swift und dem Song Bad Blood. Dazu muss man wissen, dass sich die zwei vor kurzem eine kleine Twitter-Fehde geliefert haben, als Minaj sich beschwerte, bei MTV würden ja nur dünne Mädchen fürs beste Video nominiert. Die beiden beendeten ihren Auftritt aber mit einer Umarmung, also kein Bad Blood, kein böses Blut mehr zwischen ihnen. Später aber übergab Minaj an Moderatorin Miley Cyrus und nannte sie mal eben vor Millionen Zuschauern eine Schlampe. And now, back to this bitch that had a lot to say about me the other day in the press. Miley, what's good? Da ging's wiederum um ein Interview, in dem Cyrus Minaj kritisiert hatte. Doch die Moderatorin nahm's gelassen. Man wisse ja, wie solche Interviews manipuliert würden. We're all in this industry. We all do interviews and we all know how they manipulate. Nicki. So, genug der Streitereien zur Musik. Taylor Swift's Bad Blood ist Video des Jahres. Und Blank Space, ebenfalls von ihr, bestes Popvideo und bestes Video einer Künstlerin. Als bester männlicher Künstler wurde Mark Ronson gemeinsam mit Bruno Mars ausgezeichnet, fürs Video zu ihrem Song Uptown Funk. Und nach Meinung von MTV ist Anaconda von Nicki Minaj das beste Hip-Hop-Video des Jahres. And the VMA goes to Nicki Minaj, Anaconda! Im Showteil sorgte Justin Bieber bei seinen Fans für Gänsehaut. Bei seinem ersten VMA-Auftritt seit 5 Jahren hob er nur von Drahtseilen gehalten zum Schweben über der Bühne ab und kauerte sich anschließend hin, den Kopf in die Hand gestützt und offenbar ganz ergriffen und den Tränen nah. Der schrägste Moment war aber sicher die Dankesrede von Kanye West. Zur Erinnerung, der war vor 6 Jahren bei den Video Music Awards unangenehm aufgefallen, weil er Taylor Swift das Mikro wegriss und sagte, statt ihr hätte eigentlich Beyoncé den Preis fürs beste Video verdient. Und nun überreichte ihm ausgerechnet Taylor Swift die Auszeichnung fürs Lebenswerk, gewohnt artig und mit dem Bekenntnis, sie sei ja schon ewig ein Fan von ihm. I have been a fan of his since I can remember, because Kanye defines what it is to be a creative force in music, fashion and, well, life. Kanye West bekam erstmal 2 Minuten stehenden Applaus, den er sichtlich genoss. Und dann hielt er eine der wohl wirrsten Reden in der Geschichte dieser Videopreise. Irgendwie tut ihm wohl leid, was er damals gemacht hat, aber offenbar vor allem, weil er dafür so oft kritisiert wird. Zum Beispiel von 60.000 Leuten, die ihn ausbuhen, wenn er ein Baseballspiel besucht. It crosses my mind a little bit, like when I go to a baseball game and 60.000 people boo me. Und falls sich das jetzt jemand frage, ja, er habe was geraucht, um sich die Nervosität zu nehmen. Y'all might be thinking right now, I wonder, did he smoke some before he came out here? The answer is yes, I rolled up a little some, I knocked the edge off. Der krönende Abschluss aber war seine Ankündigung, dass er 2020 fürs Amt des US-Präsidenten kandidieren wolle. And yes, as you probably could have guessed by this moment, I have decided in 2020 to run for president. Da blieb selbst Taylor Swift der Mund offen stehen, auch wenn sie höflich applaudierte. Verglichen damit war Moderatorin Miley Cyrus fast schon brav. Sie hatte ja in den vorigen Jahren auch für ein paar Skandälchen gesorgt, doch diesmal beließ sie es bei einigen Kraftausdrücken und ständig wechselnden Garderoben, die mehr ent- als verhüllten. Aber das war ja eigentlich bei ihr nicht anders zu erwarten.